Autor Frank Werner hat den Versuch unternommen, auf der Grundlage authentischer Texte Gedanken, Gefühle, Widerstand und Verfall des eingekackerten Schriftstellers nachzuzeichnen. Unter der Regie von Bernd Lau spricht Wolfgang Kieling die Rolle des Marquis de Sade. Ich, Donatien Alphonse François de Sade, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, verfüge. Ich verbiete, dass mein Leichnam geöffnet werde, unter welchem Vorwand auch immer. Nachdrücklich fordere ich, ihn 48 Stunden im Sterbezimmer zu belassen. Und zwar in einem offenen Holzsarg, der erst nach Ablauf der 48 Stunden zugenagelt werden darf. Inzwischen soll durch einen Eilboten, Monsieur Lenormand, Holzhändler 101 Boulevard Égalité Versailles, gebeten werden, persönlich mit einem Wagen zu kommen, um meine Überreste in den Wald meines Gutes Malmaison, Gemeinde Émancé bei Épernon, zu bringen. In diesem Wald soll mein Leichnam ohne die geringste Feier im ersten Unterholz rechter Seite von der ehemaligen Schlossallee gerechnet beigesetzt werden. Hier soll unter der Aufsicht Monsieur Lenormands von den Bauern Malmaisons mein Grab ausgehoben werden. Monsieur Lenormand soll meinen Leichnam erst verlassen, wenn er auf die genannte Weise beigesetzt worden ist. Es dürfen jene meiner Verwandten und Freunde anwesend sein, die mir ohne Traueraufwand ein Zeichen ihrer Zuneigung beweisen wollen. Sobald das Grab zugeschüttet ist, sollen Eicheln gesät werden, auf das später neue Bäume daraus keimen und das Gehölz wieder so dicht wird wie vorher. Die Spuren meines Grabes sollen von der Erdoberfläche verschwinden, wie ich mir schmeichle, dass die Erinnerung an mich aus dem Menschengeist ausgelöscht werden wird. Im Traum befand ich mich hinter den Kulissen eines verlassenen Theaters. In Betrachtung eines riesigen Gobelins mit seltsamen orientalischen Mustern. Ein Schauspieler mit einer Hirschmaske tritt neben mich und sagt: Was für ein seltener Teppich. Ihr Tod ist sogar schon hineingewebt. Das Erwachen geschah unter starken Schmerzen und Bluthusten. Dann eine plötzliche Stille im ganzen Gebäude, die sich nach und nach zu einem schwirrenden Druck in meinen Ohren verdichtet, wie das Brausen und Murmeln einer großen Menge aus der einzelnen Quelle Stimmen in mich hineinstechen. Guten Morgen, Dr. René. Es ist wieder Zeit, das Monstrum zu studieren. Ich bewundere Ihre Geduld. Das letzte Mal haben Sie über 4 Stunden draußen auf dem zugigen Gang gestanden und mich durch den Spion beobachtet. Ich habe die Aufseher gebeten, Ihnen einen hohen Stuhl vor meine Zellentür zu stellen. Zu Ihrer Bequemlichkeit. Eine Art Hochsitz, Dr. René. Damit Sie das Wild besser ins Visier bekommen. Ich werde ein wenig näher kommen, damit wir uns besser unterhalten können. Auge in Auge, sozusagen. Seit 2 Monaten diese Geduld, Dr. Lonnie. Diese unendliche Geduld mit mir. Sie werden nicht müde, mich zu beobachten. Ihre Augen sind das Mikroskop, das den Auswurf der menschlichen Gesellschaft untersucht. Man hört, Sie sind bereit, jede Summe für die Überlassung eines Kopfes zu bezahlen. Zwecks gehirnanatomischer Studien. Wie ein Kannibale sind Sie wild nach meinem Kopfinhalt. Was hoffen Sie zu finden? Auf welche Entdeckung hoffen Sie? Den wissenschaftlichen Beweis für meine Verirrungen. Die Lust, die Grausamkeit, die unerhörten Leidenschaften. Wo werden Sie sie finden? Ich gestatte Ihnen nicht, über diese Dinge zu reden, als handle es sich um eine Blinddarmreizung. Ich hoffe nicht, dass sich gewisse Gerüchte bestätigen. Im Interesse Ihres guten Leumunds. Eine Rücksicht, die ich nicht mehr zu nehmen brauche. Sie sollen ab und zu Damen der besseren Gesellschaft einladen, an Ihrer Visite teilzunehmen. Ich höre das leichte Trippeln von Damenschuhen, Gekicher, Wispern. Dr. Lone, nicht wahr? Eine Lustpartie zu einem Ungeheuer. Sie können mein Gehör nicht betrügen. Es ist immens geschärft. Ich nehme es mit jeder Katze auf. Zeichne mich schon wieder. Leugnen Sie nicht. Sie müssen schon 2 Dutzend Porträts von mir angefertigt haben. Ich gebe zu, ich sehe nicht sehr vorteilhaft aus in letzter Zeit. Mein enormes Gewicht, bedingt durch den Bewegungsmangel, Die ungesunde Gesichtsfarbe. Die strähnigen, schütteren Haare. Ein unsauberer, heruntergekommener Greis von 50 Jahren. Wenn ich trinke, bekleckere ich mich wie ein Kind. Eine nervöse Lähmung der Gesichtsnerven. Dazu die ruinierten Augen. Vom Schreiben im trüben Licht. Meine Verfolger können zufrieden sein. Ja. Oft von einer mir ganz unerklärlichen Schwermut befallen. Mir kam der Gedanke, dass ich vielleicht seit frühester Jugend einen Hang zum Gefängnis gehabt habe. Eine völlig neue Perversion. Die Liebe zum Gefängnis. Die unerhörte Erregung, bei lebendigem Leib zu verfaulen. Ein langsames Sich-Ermorden bei völlig klarem Bewusstsein. Der Koch verwendet auffallend viel Essig und völlig unangebrachte Gewürze. Welcher Geschmack soll damit verdeckt werden? Seit Tagen wird mir jeden Nachmittag ein Krug mit sauer gewordener Milch gebracht. Es wäre nicht das erste Mal, dass man einen Giftanschlag auf mich versucht. Ich habe mächtige Feinde. Der König von Neapel. Der König von Neapel pflegte bestimmten Gästen seine neueste Erfindung vorzuführen. Eine Maschine, die zugleich 16 Menschen ersticht, enthauptet und erhängt. Als besondere Attraktion lud er zur Aufführung in sein Theater der Grausamkeiten ein, das er im Staatsgefängnis eingerichtet hatte. In jeder Loge hingen 7 Gemälde mit verschiedenen Hinrichtungsarten. Auf einem Klingelbrett drückten die Gäste einen der Knöpfe und sofort wurde von 4 Henkern die gewünschte Exekution auf der Bühne vollzogen. Feuer, Auspeitschung, Galgen, Rad, Pfählung, Enthauptung, Vierteilung. Anlässlich des 10. Jahrestages seiner Thronbesteigung hat es 50 Opfer bei einer abendlichen Gala-Vorstellung gegeben. Sechzig Objekte in 10 aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils zu 3er-Gruppen arrangiert. Die weiblichen Objekte teilen sich auf in 4 Gräfinnen, 6 Kammerzofen, 8 Mägde, 12 gemeine Herumtreiberinnen. Dazu 30 Beschäler, die sich aufteilen in 4 Barone, 6 Kammerherren, 8 Bedienstete, 12 gemeine Strolche. Von den 60 Objekten kommen um 46 in den ersten 7 Tagen. Bleiben 14. Diese 14 teilen sich auf in 5 weibliche und 9 männliche. Durchweg von niederem Stand, die sich ihrerseits in den verbleibenden 3 Tagen durch die Ausübung aller denkbaren verbotenen Praktiken untereinander dezimieren. Sie müssen sich die Heldin meines Romans als jungfräuliche Erscheinung vorstellen, Dr. Launay. Große blaue Augen voller Mitgefühl, eine blendende Haut, eine schlanke und leichtfüßige Gestalt, eine ergreifende Stimme, elfenbeinfarbene Zähne, schönes, blondes Haar. Das höchste Naturgesetz ist nun einmal der Lebenshunger der erzeugten Geschöpfe und ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung. In ihren Urzustand kann die Natur erst wieder zurückkehren, wenn die Menschen vernichtet sind. Man könnte sagen, sie unternimmt alle Anstrengungen. Die Zwietracht, der Hass, die Kriege und Hungersnöte, Krankheiten, Verbrechen. Bestien wie Alexander, Nero, Genghis Khan und all die Helden, die die Erde verwüsten. Man suchte einen Sündenbock. Man legte mir die größten Gräuel zur Last, damit die eigenen Verbrechen im Verborgenen blieben. Dabei habe ich im Gegensatz zu denen, die über mich zu Gericht saßen, keinen einzigen Mord begangen, sondern nur getan, was alle Welt tut. Mädchen verkehrt, die mir eine Kupplerin zugeführt hat. Ja. Ich bin das, was man einen Wüstling nennt. Ziemlich alles, was man sich auf diesem Gebiet vorstellen kann, habe ich mir vorgestellt. Aber durchaus nicht alles getan, was ich mir vorgestellt habe. Und werde es nie tun. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe auf Milde gerechnet bei denen, die eher durch den Geprügelten hinter einer Dirne zu Tränen gerührt werden, als durch die Leiden des Volkes. Des Volkes, als dessen Väter sie sich ausgeben und dass sie kaltblütig verhungern lassen. Überall, wohin ich auf meinen Reisen kam, konnte ich die Menschen in zwei Klassen einteilen. Die eine bestand aus den Reichen, die einzig ihrem Genuss lebten. Die anderen waren die unglücklichen Opfer, die niederen Stände. Und niemals, Dr. Launay, niemals fand ich bei den Ersteren den Wunsch nach Veränderung. Ich sah die Reichen dauernd damit beschäftigt, die Armen in immer schwerere Ketten zu schlagen, während sie den eigenen Luxus verdoppelten. Ich forderte Gleichheit. Man sagte mir, ich sei eine Gefahr. Ich merkte bald, dass die Feinde der Gleichheit diejenigen waren, die nur an ihr zu verlieren gehabt hätten. Es ist ja eine Gesellschaft Wahnsinniger denkbar, die ihre vernünftigen Mitglieder hinter die Mauern von Irrenanstalten bringt. Lemuren, die Ermordung der Fantasie betreiben. Den Feind, den sie vor allen anderen fürchten. Das Ungeglättete muss geglättet werden. Das Wilde zahm, das Unbequeme bequem werden. Das Stachelige weich. Es ist die Fantasie, die sie fürchten, derer sie nicht habhaft werden können. Man wird den Rückzug vorbereiten müssen in die innersten Bezirke der Fantasie, die Innenhöfe der Messingstadt. Alle großen Siege haben mit einem geordneten Rückzug begonnen. Die Kraft muss aus dem Leben im Verborgenen entstehen, in geheimen Zirkeln, in den Kerkern, in der Verbannung, den Kellern verbotener Viertel. Eine Sammlung unzähliger, winziger Rinnsale, die sich eines Tages zu einem reißenden Strom vereinigen. Sie fürchten ja schon den Ausbruch einer Revolution. Beobachten misstrauisch die sich ausbreitende Unruhe. Je aufgeklärter das Volk, desto mehr müssen sie es fürchten. Also wird man sich zuerst um Universitäten und Schulen kümmern. Das heißt, man wird eine höhere Bildung für überflüssig erklären. Soll man mit Institutionen, deren fortschrittlicher Unterricht Philosophen und Künstler hervorbringt. Warum sollten sie die Talente irgendeines Individuums fördern, das ihnen am Ende schädlich werden könnte? Danach werden sie ihre Angriffe gegen die Arbeiter selbst wenden. Fast immer entstammen die gefährlichsten Agitatoren dieser Klasse. In tausendmal schwereren Ketten als in Asien müssen sie kriechen. Gleichfalls muss der Verbrauch von Branntwein gefördert werden. Danach der Krieg. Der nächste Krieg ist sicher. Er wird nicht lange auf sich warten lassen. Das Kabinett hat Entscheidungen getroffen, die wirksam sind. Und profitabel obendrein. Letzte Nacht erwachte ich mit dem deutlichen Gefühl, jemand sei heimlich in meine Zelle eingedrungen und beobachte mich. Lange Zeit lag ich bewegungslos, eingezwängt wie in eine Holzkiste. Die Finsternis verdichtete sich zu einem schwirrenden Druck in meinem Kopf. Schließlich, unter unendlicher Anstrengung, gelang es mir, ein Licht anzuzünden. Ich entdeckte, dass meine Schuhe mit nasser Erde beschmutzt vor der Tür standen, wo sie sonst nie stehen. Wie viele Menschen haben Sie sterben sehen? Dr. Lunet, wie viele Stunden haben Sie mit der kühlen wissenschaftlichen Betrachtung des Todeskampfes verbracht? So wie Sie mich jetzt betrachten. Ihr Lächeln, obwohl ich nur Ihre Augen sehe, erkenne ich dieses Lächeln. Das Lächeln eines Schakals, wenn sich sein Opfer noch einmal aufzurichten versucht. Hinter jedem Kopf verbirgt sich ja schon der Totenschädel, nicht wahr? Betrachten Sie die tiefliegenden, gebrochenen Augen, die bleifarbene Stirn, die eingefallenen Wangen, die spitze Nase, den Mund, aus dem Speichel fließt, die beginnende Ausdünstung des Todes. Der Gedanke an den Tod hat mir noch nie einen Nutzen gebracht. In derartigen Vorstellungen habe ich mich nie als anderer Mensch gefühlt. Ins Unendliche mehren sich die Bilder irdischer Dinge, die sich im Innern der Seelen drängen und den Geist, der nicht für sie geboren ist und so viel Hässliches nicht zu ertragen vermag, beschweren und verwirren. Daher kommt jene Pest der Phantastereien, die eure Gedanken zerreißt und zerstückelt und der Erleuchtung den Weg versperrt durch schädliche Zerstreuung. Petrarca. Haben Sie je über die Ironie der Geschichte nachgedacht, dass seine Laura zu zu meinen Vorfahren zählt. Die reine, die verehrungswürdige. O unwürdiges Leben, ich fühle mein Elend. Mir ekelt vor Liebe und doch muss ich lieben. Sehend und wissend gehe ich zugrunde und weiß nicht, was tun. Diese Opfer, die ich brachte, diese unerhörten Opfer, einzelne Bilder bleiben, die Schrecken der Liebe, die Wut der Liebe, Erdrosselungsversuche als Liebesbeweise getarnt, Umarmungen, die unversehens zum Totschlag werden. Ein Freund eröffnet mir, er könne seit seiner Heirat nur noch mit Prostituierten verkehren. Vorzugsweise alten, kranken, schlampen. Er empfindet das als einen Akt der Barmherzigkeit. Ein Gefühl, das er in seiner Ehe nie kennengelernt habe. Und das stärker sei als alles andere. Die Barmherzigkeit als subtilste Form der Wollust. Er drängt mich sofort, mit ihm ein Haus aufzusuchen, gerät in Verzückung über diese Gnade, diesen Zustand der Gnade, sich jemandem hinzugeben, sich jemandem zu opfern, der tief unter einem stehe. In Momenten höchster Erregung komme ihm dabei das Bild der Pietà vor Augen. Die Bilder verlieren ihre Abgrenzung voneinander, verschwimmen, geraten mir zu Zufälligkeiten. Gesichter, Körper, Orte, immer wieder neu zusammengesetzt. Eine nie endende Zerstückelungsarbeit des Geistes oder Zerstückelungswut. Geschieht überhaupt noch irgendetwas ohne Wut? Man muss Ordnung in seine Verrichtungen bringen, wie man Ordnung in seine Genüsse bringen muss. Eine kühl kalkulierte, mathematisch errechnete Pyramide der Lust. Das ganze Problem ist eine strikte mathematische Genauigkeit im Umgang mit den Objekten und die Katalogisierung aller möglichen Spielarten, um Wiederholungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Dr. Launay, ich erzählte Ihnen doch einmal von einem Salon in Venedig. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Das Mädchen saß auf einer Art Podest, umschlossen von einer dreifachen Reihe starrender Nägel, die jede Annäherung unmöglich machte. Neben meinem Sessel in Griffweite eine seidene Schnur. Je nachdem, wie ich an der Schnur ziehe, dreht sich das Podest, sodass ich die Reize des Geschöpfes von allen Seiten bewundern kann. Nach wenigen Minuten gerate ich in einen Zustand der Raserei. Sie können sich eine derartige Folter nicht vorstellen, den Gegenstand ihrer Begierde vor Augen und doch in unerreichbarer Ferne. Unablässig bewege ich die Schnur. Jede Wendung schenkt mir neue Qualen, neue Genüsse. Schon will ich mich wie von Sinnen auf die scharfen Nägel werfen. Ich schlafe ja keine Nacht mehr. Die Gicht in meinen Händen hindert mich daran, mein Äußeres zu pflegen und mich ordentlich anzukleiden. Immer wieder beobachte ich ein plötzliches Anschwellen meiner Armadern. Von Stunde zu Stunde ein Schmerz, als triebe jemand einen Keil in meinen Schädel. Ich bat sie um etwas Laudanum. Dr. Launay, ich bat sie mehrmals und dringend um etwas Laudanum. Die Zeichen mehren sich. Um 4 Uhr morgens schlug die Uhr 12 Mal. Eine Wolke, die ich beobachte, hat die Form einer Hand, gekrümmt und böse. Später ähnelt sie einer Vogelkralle, die langsam über den Hof zieht. 3 Personen werden an meinem Geburtstag hingerichtet. Eine Mutter und ihre beiden Töchter. Die 3 betrieben einen Gasthof in der Nähe von Vincennes. In ihrer Habgier verfielen sie darauf, Reisende auszurauben und zu ermorden. Den mit Wein Betäubten wurde nachts geschmolzenes Metall ins Gesicht gegossen. Ich würde gern einige Ihrer Skizzen sehen, Dr. Launay. Ich erwarte ja kein natürliches Bild von mir, wenn Sie mich durch diese Klappe beobachten. Können Sie kein natürliches Bild von mir bekommen? Sie haben nie meine Zelle betreten. Sich immer mit den Unbequemlichkeiten draußen im Gang zufrieden gegeben. Sie wissen, dass ich keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Warum diese Entfernung, Dr. Launay? Warum halten Sie sich von mir fern? Ihren Studien bekommt diese Distanz nicht. Es sei denn, Sie verwechseln die Bastille mit einem Löwenzwinger. Vielleicht wollen Sie mir nicht näher kommen. Vielleicht können Sie es nicht. Wie hoch schätzen Sie die Zahl meiner heimlichen Bewunderer, Dr. Launay? Oder soll ich sagen, meine Adepten? Ich hörte, Sie haben sich Einsicht in meine beschlagnahmten Schriften verschafft. Warum dieses Interesse an mir? Ein wissenschaftliches Interesse oder ein menschliches? Was fürchten Sie? Ihre Gedanken, Ihre Fantasie? Habe ich ausgesprochen, habe ich aufgeschrieben, was Sie nur zu denken wagten? Im Alter von 32 Jahren wurde ich vom Kriminalgericht in Aix zum Tod auf dem Schafott verurteilt. Später wurde das Urteil in lebenslängliche Sicherheitsverwahrung umgewandelt. Zu der Zeit stand ich schon unter Beobachtung, wegen allzu freizügiger Äußerungen über den Staat. Glauben Sie, man brachte mich in den Kerker wegen einiger angeblicher Perversionen? Te profundis clamaviat te domine. Die Ursprünge des Eigentums, Dr. Launay. Ich habe viel darüber nachgedacht. Der Erzbischof von Toulouse, Monsieur Poinge, konnte keinen Arbeiter sehen, ohne ihn mit üblen Worten und Schlägen zu traktieren oder ihm die Dienerschaft auf den Hals zu hetzen. Er empfahl, diese Klasse in Ketten zu werfen, damit man nicht selbst eines Tages in Ketten geworfen würde. Beachten Sie, wer da diese Projekte der Tyrannei und des Terrors entwickelt. De profundis clamavi ad te domine. Wenn man zu den Ursprüngen des Eigentums zurückkehrt, gelangt man notwendigerweise zum Begriff der Usurpation. Die Beamten stahlen, indem sie sich für einen Rechtsspruch, den sie umsonst abgeben sollten, bezahlen ließen. Der Priester betrog, weil er sich als Mittelsmann zwischen den Gläubigen und Gott bezahlen ließ. Der Kaufmann raubte, indem er profitierte. Und dann musste für seine Ware ein Drittel mehr bezahlen, als sie wirklich wert waren. Die Herrscher stahlen, indem sie ihren Untertanen willkürlich steuern und Gebühren auferlegten. Alles Diebstähle, die von rechts wegen erlaubt waren. Man verfolgte denjenigen, der am natürlichsten handelte. Den, der kein Geld hatte und es von den Reichen haben wollte. Das Gesetz verfolgt also den Diebstahl des Diebstahls. Der Aufgeklärte wird sich in diesem Sinn niemals überzeugen, niemals führen lassen. Deshalb ist es nötig, in jeder Möglichkeit zur Aufklärung zu brauchen. Ich bin müde, Dr. Ronny. Wie ich hörte, spricht man jetzt viel von der Revolution. Sehen Sie sich vor, da draußen, auf den Straßen. Es gibt Zeiten, in denen ich die Gefängniszelle jedem anderen Ort vorziehen würde. Du beklagst die Grausamkeit der menschlichen Natur. Die Grausamkeit ist uns angeboren, Juliette. Es ist das erste Gefühl, das wir äußern. Das Kind zerbricht sein Spielzeug, gräbt seine Zähne in die Brust der Amme, reißt einer Fliege die Beine aus, nur um seine Neugier zu befriedigen. Grausamkeit, Juliette, ist eine Äußerung der Natur. Erst von der Erziehung wird sie umgeformt. Man könnte auch sagen, die Erziehung handelt gegen die Natur. Schmerz, Liebe. Du empfindest beide Gefühle am gleichen Ort. Man sollte jene, die einen etwas eigentümlichen Geschmack haben, vielleicht bemitleiden, aber niemals beleidigen. Ihr Fehler ist ein Fehler der Natur. Ein englischer Kapitän berichtet über eine Südseeinsel, dass Gefängnisse oder Leibesstrafen dort völlig unbekannt seien. Bestimmte Vergehen werden durch das Tragen einer besonders auffälligen Kleidung und durch einen öffentlichen Ausrufer bekannt gemacht. Privateigentum ist unbekannt. Männer wie Frauen leben in viel Ehe und kümmern sich gemeinsam um die erzeugten Kinder. Nirgends sei ihm eine derartige Heiterkeit und Gutmütigkeit begegnet. Wie wenig muss man den Menschen kennen, wenn man glaubt, dass ein Gefängnis eine heilende Wirkung auf ihn ausübt? Wie kann er sich inmitten der Demütigung und des Elends bessern? Juliette, du behauptest, die angenehmsten Empfindungen kämen aus deiner Fantasie. Stell dir vor, wir ließen unserer Fantasie freien Lauf. Wir überschritten die Grenzen der Religion, der öffentlichen Moral, der Konvention, der Gesetze und vernachlässigten unsere sogenannten Pflichten. Unsere Fantasie könnte ja nur reicher davon werden, unsere Gefühle stärker. Deine Fantasie ist der Feind aller Institutionen, jeder festgefügten Macht, die dir das Träumen verbieten will. Die Zahl will das Bild ablösen. Die Statistik, das Erlebnis. Die Unterdrückung kann nur gelingen, wenn sie sich deiner Fantasie bemächtigen. An meinem 12. Geburtstag bekam ich ein Mikroskop geschenkt. Wussten Sie, dass ich eine Zeit lang entschlossen war, ein großer Naturwissenschaftler zu werden, Dr. Bonnet? Ich ließ eine Walnuss keimen und studierte den herzförmigen Keim, der aus der Frucht trieb. Ich sah zwei Hände unter dem Mikroskop. Zwei Hände, weiß, gefaltet wie zum Gebet. Ich konnte die Finger zählen, die sich mir entgegenstreckten. Ich schrie laut auf. Vor Schrecken, was war das? Die ersten beiden Keimblätter eines Walnussbaumes. Juglans Regia. Und doch die unleugbare Tatsache, dass ich 10 Finger von menschlicher Form zu einer flehenden Gebärde falteten. De profundis clama viat te domine. Von 32 Jahren wurde ich zum Tod auf dem Schafott verurteilt. Die einzige Anklage, die man je gegen mich erhob, lautete auf unerlaubten Verkehr mit einer bezahlten Dirne. Sie fürchten die Fantasie, das Wilde, das Wuchernde. Sie sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Individuum in der Politik überhaupt keine Rolle spielt. Die Menschen sollen als untergeordnete Maschinen des Staates zum Wohle der Regierungen arbeiten. Und nicht umgekehrt. Das demokratische Rom war schwach. Unter den Tyrannen gelangte es zur Weltherrschaft. Nur durch eine unaufhörliche Kette von Willkürakten kann eine Regierung die Gewalt an sich reißen. Schritt für Schritt muss das Volk daran gewöhnt werden, in der Regierung etwas zu sehen, was gar nicht existiert. Die Regierung muss mehr Energie besitzen als die Regierten. Im Notfall auch verbrecherische Energie. Die sogenannte Staatsräson. Die alle Rechte des Individuums auslöscht. Plante nicht der Polizeiminister von Rom die Tötung aller Arbeitslosen als bequemstes Mittel, die Quelle der Unzufriedenheit und des möglichen Aufruhrs zu beseitigen? Hunderte andere finden sich zusammen, um Nahrungsmittel zu retten, wodurch das Volk, wenn die Güter zum zehnfachen Preis wieder auf dem Markt erscheinen, verhungern muss. Die List des Starken besteht darin, den Schwachen davon zu überzeugen, dass die Ketten, mit denen er gefesselt ist, von Gott geheiligt sind. Es müsste ein starkes Gift sein. Ein Gift, das augenblicklich tötet. Aber sie werden versuchen, meine Qual zu verlängern. Dr. Launay. Dr. Launay. Ah, gut. Sie sind noch draußen. Haben Sie Ihre Skizzen beendet? Haben Sie mich gut getroffen, ganz nach der Natur? Ein Mann von hervorragender Intelligenz und gutem Herzen, einer athletischen Figur und regelmäßigen, angenehmen Gesichtszügen. Es wird langsam dunkel. Letzte Nacht. Ich sitze noch über meinen Papieren. Werde ich plötzlich durch ein Geräusch aufmerksam. Ein unbekanntes Surren oder Schwirren. Ich sehe, dass an der Decke meiner Zelle ein großes Insekt hin und her fliegt. Was mich wundert, ich erkenne die Art nicht. Dabei bin ich in der Insektenkunde bewandert. Ich könnte Ihnen alle zwei Flügler Frankreichs nennen. Es ist keine Wespe, kein Holzbock, keine Nachtfalter. Es ist eine riesige Fliege, schwarz, mit einem borstigen Pelz. Ich betone, Dr. Launay, es ist Mitte Dezember. Ich mache mich auf Insektenjagd mitten im Winter. Ich stehe auf, um sie zu erledigen. Da ist sie plötzlich verschwunden. Ich setze mich wieder hin, um fortzufahren in meiner Lektüre. Kriecht es zwischen den Seiten meines Buches hervor. Das Buch eines Gibson Swedenborg, Dr. Launay. Ich warte nun auf den Augenblick, dass sich die Kreatur die Flügel an meiner Lampe versenkt. Als das endlich geschieht, betrachte ich es genauer. Ein mir völlig unbekanntes Insekt. Etwa fingerlang, Kohlschwarz. Mit zwei feuerroten Zeichen auf der Brust. Mitten in der Nacht werde ich von Schritten und Flüstern vor meiner Tür geweckt. Die alte Angst vor einem Mordanschlag. Eine bequeme Art, sich besonders unliebsamer Gefangener zu entledigen, sie nachts zu erdrosseln, um dann Selbstmord vorzutäuschen. Dann andere Geräusche, ein Drehen und Schleifen wie von einem großen Räderwerk, das man in Bewegung setzt. Ich spüre einen magnetischen Strom, der durch die Tür auf mich zielt, sich festsaugt an meinem Körper. Ich schreie. Schließlich ist es still draußen. Ich weiß, man hat eine Apparatur in Stellung gebracht, die auf mein Herz zielt. Ein Magnetismus stärkster Kraft. Nach meinem Geschrei kommt ein Wärter, droht mich in Eisen zu schließen. Sie werden mein Hirn so schädigen, dass ich nie wieder imstande sein werde, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Sie fürchten die Fantasie. Sie haben tausend Mittel und Wege, dich in einen lallenden Idioten zu verwandeln. Ich bat sie um etwas Laudanum, Dr. Lonné. Mehrmals. Nur für die Nacht. Meinetwegen etwas Wein mit Muskatpulver. Ich bin zu schwach. Ich würde ihm gern mal die Hand schütteln. Man muss die Schwachen töten und die Starken beschützen. Das Mitleid hat die Menschheit heruntergebracht. Das Mitleid. Es genügt, wenn Sie mir einige Tropfen überlassen. In stark verdünnter Form. Etwas Trost, Dr. Lonné. Etwas Trost. Im Traum habe ich Sie einmal von einer Operation kommen sehen. Die Kleider mit Blut befleckt. In ihren Händen einen Fötus, den sie einer sterbenden Gefangenen herausgeschnitten hat. Ein winziger, elfenbeinfarbener Klumpen mit blinden Augenhöhlen. Ich hörte sie laut lachen. Unser aufgeklärtes Jahrhundert hat mehr Menschen umgebracht und verstümmelt als je zuvor. Verzeihen Sie, ich bin ein halbes Tier, ein krankes Tier. Immer öfter fühle ich jetzt ein unangenehmes Stechen und Schwirren. Denken Sie an das Laudanum. Nur einige Tropfen. Stark verdünnt. Irgendetwas. für die Nacht. Entgegen dem ausdrücklichen Wunsch des Sarts, dass sein Körper nach dem Tod unversehrt bleiben solle, brachte sich Dr. Ramon, ein Freund und Kollege Dr. Launays, in den Besitz des Kopfes und präparierte den Schädel des Sarts kunstgerecht, um ihn später in seinem Haus aufzustellen. In einem Gutachten, das er den Pariser Behörden zur Verfügung stellte, heißt es unter anderem: Den Schädel des Sarts habe ich einer genauen phrenologischen Untersuchung unterzogen. Die Ergebnisse waren: Gut entwickelte Schädelwölbung, Klammer auf, Theosophie, Wohlwollen, Klammer zu. Keine auffallenden Ausbuchtungen in der Schläfengegend, Klammer auf, Sitz der Grausamkeit, Klammer zu. Keine ungewöhnlichen Ausbuchtungen hinter und über den Ohren, Klammer auf, Sitz der Streitsucht, Klammer zu. Kleinhirn mit mäßigen Abmessungen, kein ungewöhnlich großer Abstand von einem Warzenfortsatz zum anderen, Klammer auf, Sitz hypertrophischer Sinnlichkeit, Klammer zu. Das Gutachten Dr. Ramons schließt mit einem Satz, der ihm seitens der Behörden eine Anklage wegen Gotteslästerung einbrachte. Besatzschädel gleicht in jeder Hinsicht dem eines Kirchenvaters. NDR 1 und WDR 1. Das war Letzte Aufzeichnungen von der Ermordung der Fantasie. Ein Hörspiel von Frank Werner. Es wirkten mit: Als Marquis de Sade, Wolfgang Kieling. Als Sprecher, Wolfgang Kaven. Und als Geräuschemacher, Mel Kutbay. Toningenieur, Anna-Marie Titze. Technik, Gabriele Palm. Regie, Bernd Lau. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin.